von dir. Jo. Okay, ein bisschen lauter noch. Bisschen kräftiger. Fang du ruhig an, du. Fang an. Du bist der Starter. Telefon. Einfach nicht dran gehen, ist mein Tipp. Drauf geschissen. Guten Morgen, Zenudo. Hey, bist du wieder da? Zenudo? Zenudo, bist du wieder da? Zenudo. Zenudo. Zenudo. Zenudo. Zenudo. Sinodo. Sinodo. Seredo. Seredo. Melody at once, and I try to remember, but my brain is not good.